jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer... Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nur das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Jawohl, kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Hörspielarchiv. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Radio Bremen. Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht, heute Nacht, so gern und noch viel mehr. Wir reisen jetzt weit zurück in die 1950er Jahre. Musik ist Trumpf, wenn sie aus dem Radio kommt. Die Bremerinnen und Bremer nennen ihr Radio noch Klönkasten oder auch so. Stell doch das Radio ein. Ach, lass doch diese alte Spieldose. Nein, es ist ganz klar, die Spieldose ist zu dieser Zeit das beliebteste Unterhaltungsmedium. Radio immer spielbereit, Fernsehen nur von Zeit zu Zeit. Genau. Und dann wartet das Radio eines Tages auch noch mit einer spektakulären Technik auf. Bisher nicht dagewesenes Hören mit UKW. Nun, der Klang verblüfft geradezu und er ist recht gut für ein kleines Gerät, das zudem noch im Bakelit-Gehäuse angebracht ist. Ja, wir verwenden auch in diesem Gerät unseren neuesten Lautsprecher, einen Flachlautsprecher in Parabolform, also das heißt in Ovalform. Und unter Verwendung einer Spezialschallwand erreichen wir eben diesen so guten Ton. Schön. Sicher haben viele Bremerinnen und Bremer am 21. Februar 1957 ihr UKW-Radio in Parabolform eingeschaltet, denn durch die Spezialschallwand erklang wie jede Woche der Krimi am Donnerstag aus dem Funkhaus. Und der war an diesem Tag ganz besonders erlesen. Mein Name ist Langtry. Ich bin Inspektor bei der französischen Kriminalpolizei. Eine Gangstergeschichte aus Paris und dieser Inspektor Landry hier steht vor einer schweren Aufgabe. Dem skrupellosen Juwelendieb Jacques Mercier gelingt ein Raubzug nach dem anderen und niemand kann ihn dingfest machen. Der Polizeipräfekt und die Staatsminister toben, doch Landry hat einen Plan. Vorausgesetzt, dass... So hieß dieses Stück und eben das wollen wir Ihnen natürlich jetzt vorstellen. Inszeniert hat es wie so oft Radio Bremen Master Director Günther Siebert. Geschrieben haben es Pierre-Louis Boulot und Charles Maître. Und ganz besonders fein ist mal wieder die Besetzung. Es spielen drei Radio Bremen Stammsprecher der späten 1950er mit. Als Inspektor Landry hören Sie Herbert Steinmetz, als Gangster Mercier Ernst von Klippstein und dessen rechte Hand Fernet ist Friedrich W. Bauschulte. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie Gudrun Daube auch noch heraushören. Zu Beginn aber die schmachtende Jazz-Trompete von Harry James. Gute Unterhaltung jetzt mit Vorausgesetzt das. Ein Radio Bremen Krimi von 1957. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Langtry. Ich bin Inspektor bei der französischen Kriminalpolizei. Man hat mich aufgefordert, einen Fall aus meiner Praxis zu erzählen. Das geschieht allerdings sehr häufig und vor allen Dingen immer dann in zumeist aufdringlicher Weise, wenn ich mich in angenehmer und angeregter Gesellschaft befinde. Um nun ein für allemal diesem drängenden Wunsch und offensichtlich recht starken Bedürfnis nachzukommen, möchte ich mich nicht länger nötigen lassen. Denn ich bin bei aller Härte meines Berufes kein unhöflicher Mensch. Gestatten Sie zunächst, dass ich mir eine Zigarette anzünde. Danke. Tja, es war vor ein paar Jahren... Wir suchten seit langer Zeit einen ganz gefährlichen und ausgekochten Verbrecher. Über seine Person wussten wir nur, dass er sich Jacques Mercier nannte. Ich stand am Fenster meines Arbeitszimmers in der Polizeipräfektur und blickte auf die Seine, als Léonard ins Zimmer trat. Hey, Léonard. Mein lieber Landry. Drüben ist dicke Luft. Keiner der Herren hat was Vernünftiges auf dem Tablett. Nur Vorwürfe an die Adresse der Polizei. Ja. Sobald es um ihr Geld geht, dann benehmen sie sich gar nicht mehr schön. Ich habe meinen Plan, Léonard. Und für seine Durchführung wird es auch noch um ihr Geld gehen. Akzeptieren Sie ihn gut. Akzeptieren Sie ihn nicht? Schön. Dann nehme ich meinen Abschied. Aber Landry, so schnell wirft man doch nicht die Flinte ins Korn. Also kommen Sie jetzt. Man will Ihre Meinung und Ihre Vorschläge hören. Ich ging mit Kommissar Léonard zum Konferenzzimmer. Leitende Männer von Bank- und Versicherungsgesellschaften hatten um eine Konferenz mit dem Polizeipräfekten gebeten. Die Referenten verschiedener Ministerien waren ebenfalls erschienen. Ich fasste mich kurz. Meine Herren, da wir über die Identität der Person dieses Jacques Mercier nicht die geringsten Anhaltspunkte haben, müssen wir uns entschließen, eine sehr hohe Belohnung auszusetzen. Ich schlage daher vor, demjenigen, der uns zur Festnahme des Verbrechers verhilft, die Summe von 10 Millionen Francs auszuzahlen. 10 Millionen Francs? Das ist doch Wahnsinn! Das Volk wird uns für verrückt erklären. Und was wird das Volk sagen, wenn Mercier weitermorden und rauben kann? Und wie viel, Herr Direktor Vaucorbet, hat dieser Mercier die Versicherungsgesellschaften bereits gekostet? So viel ich orientiert bin, mussten verschiedene Gesellschaften bis jetzt zusammen 350 Millionen Francs an Schaden- und Lebensversicherungsgeldern auswerfen. Und wie viele hunderte Millionen werden unter Umständen noch daran glauben müssen, wenn wir diesen Mercier nicht unschädlich machen? Ja, glauben Sie denn, Herr Inspektor Landry, dass Sie mit dieser hohen Belohnung etwas erreichen werden? Dieser Mercier ist ja ein Phantom. Kein Mensch weiß, wie er aussieht. Wie wollen Sie eine Mitarbeit von Seiten des Publikums erreichen? Irgendjemand muss ihn kennen. Mercier muss Helfer haben, allein konnte er die Verbrechen nicht ausführen. Und da wir uns in diesem Falle nicht auf das Publikum verlassen können, müssen wir zu einer außergewöhnlichen Methode greifen. Und sogar einen Weg gehen, der noch nie beschritten wurde. Wollen wir die Aktion zu einem Erfolge führen, müssen wir demjenigen, der uns Mercier ausliefert, volle Straffreiheit zusichern. Damit treffen wir Personen aus dem Bekanntenkreis des Verbrechers selbst. Dieses Angebot muss seinen oder seine Helfer reizen. Das Justizministerium hatte meinem Plan zugestimmt. Und die Versicherungsgesellschaften erklärten sich bereit, den Betrag von 10 Millionen Francs aufzubringen. Noch am gleichen Tag wurde der Druckauftrag für die Plakate erteilt und ein Vertrag mit einer Agentur abgeschlossen, die Plakate am nächsten Tag bis 12 Uhr mittags überall in Paris anbringen sollte. Das ging aber rasch. Ihr Plan, Landry, ist ausgezeichnet, wenn er auch jeden Rahmen sprengt. Eine so hohe Belohnung und dazu noch die Zusicherung völliger Straffreiheit für eventuelle Verbrechen des Denunzianten ist noch nie da gewesen. Ach, hier haben Sie schon einige Exemplare aus der Druckerei. Ja, die Plakate sind bereits geliefert. Sollen heute Morgen angeklebt werden. Ja, macht sich ja ganz schön, was? Jacques Mercier ist ein Star geworden. Ganz groß gedruckt ist der Name. Ja, und darunter ebenso groß die 10 Millionen Belohnung. Und hier unten... Völlige Straffreiheit wird allen Personen zugesichert, die eine Verhaftung des Jacques Mercier ermöglichen. Na, wenn das nicht hinhaut, weiß ich nicht. Léonard, jetzt müssen wir Geduld haben und hoffentlich haben wir auch ein wenig Glück. Sonst muss ich wirklich meinen Abschied nehmen. Ihr Inspektor Landry? Wie bitte? Was? Sie wollen die Plakate erst morgen kleben? Das kommt gar nicht in Frage. Im Vertrag steht, dass die Plakate heute bis 12 Uhr geklebt sein müssen. Was los? Ihre Leute haben einen anderen Auftrag? Die Vorverlegung der Uraufführung im Gaumont-Palast interessiert mich überhaupt nicht. Hier handelt es sich um einen Verbrecher, vielleicht sogar ein Menschenleben. Wollen Sie das darauf ankommen lassen? Das eine kann ich Ihnen sagen, Sie werden die Plakate bis 12 Uhr kleben, wie es im Vertrag steht, oder wir machen Sie für den daraus entstehenden Schaden haftbar. Das ist mein letztes Wort. Schluss jetzt. Es war 9 Uhr, als ich dieses Gespräch beendete. Wie ich später erfuhr, schritt Jacques Mercier etwa um die 11. Stunde den Boulevard entlang. Er war auf dem Weg zum Restaurant Cocardie, wo er sich mit Michel Fernet, seinem engsten Mitarbeiter, verabredet hatte. Auf dem Trottoir staute sich eine Menschengruppe vor einer Plakatsäule. Das ist ja unmöglich. Das ist eine Schande, eine ganz große Schande. Jawohl, Sie haben vollkommen recht. Heute kann man also totschlagen, wen man will, stehlen, einbrechen, wie seine passt, ohne dafür bestraft zu werden. Wird man obendrein noch zum Verräter, bekommt man eine Belohnung von 10 Millionen. Ja, warum sind wir nicht alle Gangster geworden? Ja, das ist wirklich eine Schande. Das beweist, wie unfähig unsere Polizei ist. Merisier fuhr sich mit dem Zeigefinger zwischen Kragen und Hals, ihm war warm geworden. Um ihn herum herrschte Gewitterstimmung. Langsam und mit Mühe löste er sich aus dem aufgebrachten Menschenknäuel und eilte davon. In einem Nebenraum des Restaurants Cocardie fand Merisier einen Ecktisch. Sein Freund Fernet war noch nicht gekommen und auch sonst waren keine Gäste anwesend. Bonjour, Monsieur. Monsieur wünschen? Zwei Cinzano und zwei Gedecke. Ich erwarte noch einen Freund. Wir haben es eilig. Sehr wohl, Monsieur. Schönen Dank. Hier die Karte. Ja. Zwei Cinzano. Schönes Wetter heute, Monsieur. War ja auch Zeit nach dem vielen Regen. Oh, gibt ein herrliches Ferienwetter. Also, bringen Sie als erstes zwei Dutzend aus dann. Dann lassen Sie zweimal Chateaubriands mit Pommes frites und Salat anmarschieren. Die Chateaubriands bitte englisch gebraten. Ich liebe das, wenn der rote Saft aus dem halbrohen Fleisch dringt. Oh, das hat was für sich. Und zu den Austern einen weißen und eine gute Flasche zum Fleisch. Sehr wohl, Monsieur. Garçon? Monsieur? Ich sagte eine gute Flasche. Monsieur, können Sie sich ganz auf mich verlassen. Tag, Chef. Entschuldigung, ich habe mich etwas verspätet. Tag, Fernet, macht nichts. Bin auch eben erst gekommen. Hab's eilig und bereits schon bestellt. Noch allerhand zu erledigen heute. Schon gut, Chef. Ah, Cinzano. Na dann Prost. Auf eine gute Reise. Prost. Die Austern, Monsieur. Und dann ein Traminer. Oh, ein Traminer, ausgezeichnet. Ist ein guter Tropfen, besten Dank. Danke. Chef. Mhm. Hast du das Plakat gelesen? Ich möchte nur wissen, was die Leute dazu sagen, was? Reden dummes Zeug daher, wie Idioten. Was ist denn los, Chef? Liegen dir etwa die Plakate im Magen, was? Das ist nicht gut, schadet der Verdauung. Ach, Blödsinn. Naja, seitens der öffentlichen Meinung, damit meine ich natürlich die ehrlichen Leute oder Idioten, wie du sagst, kennt dich doch niemand. Würde dich je einer erkannt haben, hätte er bestimmt nicht gezögert, dich bei der Polizei zu verpfeifen. Auch ohne die 10 Millionen Franc Belohnung. Es besteht gar keine Gefahr. Doch, Fernet. Es besteht eine Gefahr. Ja, woher denn? Kein Mensch ist jemals mit dir in Berührung gekommen. Wirst du also nicht, wer dich kennen sollte? Du. Ja, natürlich. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich verpfeifen werde. Chef, 2 Jahre arbeiten wir bereits zusammen. Wohl 10-mal haben wir unser Leben gemeinsam riskiert. Zweifelst du vielleicht an meiner Anständigkeit? Anständigkeit? Du, ich würde an deiner Stelle nicht damit hausieren gehen. Bist ein guter Junge, nur 10 Millionen Francs sind eine hübsche, eine ungewöhnlich hohe Summe. Ja, schon, aber... Kein Aber. Du hast noch keine Zeit gefunden, dir die Geschichte durch den Kopf gehen zu lassen. Im Augenblick scheint der Gedanke, mich zu verpfeifen, widerlich, nicht wahr? Aber nach einiger Zeit, später, kann sich das ändern. Ich will damit natürlich nicht behaupten, dass du es tun wirst. Nur eine Belohnung von 10 Millionen Francs, abgesehen von der versprochenen Straffreiheit, ist mehr, als du in 2 Jahren bei mir unter häufigem Einsatz des Lebens verdient hast. Ohne Zweifel, Chef, aber das bedeutet doch nicht, dass ich... Nicht doch. Keine Einwände, mein Lieber. Wie ist die Einstellung in unseren Kreisen? Zu Geld kommen, hm? Und da ist jedes Mittel recht. Stimmt's, Fernet? Das schon, aber nicht durch Was hältst du eigentlich von der Tour de France in diesem Jahr? Tja, ich weiß nicht, Darf ich alles... den nächsten Gang servieren? Ist alles doch offen. Hoffentlich gibt es bei dieser Tour nicht wieder so viele Unfälle und Karambolagen wie im vorigen Jahr. Ich glaube, die Schweizer Equipe kann gefährlich werden. Und die Italiener sollten nicht wieder frech werden. Ja, das war toll. Danke, danke, das ist gut. Nein, nicht mehr, bitte. Chef, ich glaube, ich habe einen guten Einfall. Und der wäre? Naja, im Wesentlichen dreht es sich doch nur um meine Person und den heutigen Nachmittag, nicht wahr? Morgen sind wir doch in Italien. Dort sind keine 10 Millionen auf deinen Kopf ausgesetzt. Ich werde also den heutigen Nachmittag mit dir zusammenbleiben. Vorausgesetzt natürlich, dass ich bei deinen geschäftlichen Angelegenheiten nicht störe. Ja, leider hat dein Einfall einen Haken, Fernet. Ich muss mich nämlich von Marinette verabschieden. Wieso? Reist Marinette denn nicht mit uns nach Italien? Ja, Marinette kann unmöglich ihr Gastspiel im Moulin Rouge unterbrechen. Ja, dann verabschiede dich doch gar nicht von ihr. Das würde gerade noch fehlen, mein Lieber. Du kennst doch Marinette. Aber ich habe meine Vorbereitungen getroffen. Einem ärztlichen Attest in meiner Tasche ist zu entnehmen, dass ich 4 Wochen Erholung nötig habe. Gut. Haben Sie noch einen Wunsch, Monsieur? Ja, bitte. Sobald wir mit dem Essen fertig sind, bringen Sie 2 Mokka und die Rechnung. Sehr wohl, Monsieur. Meine Rechnung geht immer auf. Das weißt du doch, René, ja, nicht wahr? Du weißt auch, wie ich immer alles bis ins Kleinste vorbereite. Erinnere dich an die Brüder Richaud. Richaud, ja. Die Dummköpfe. Sie hatten alle möglichen Maßnahmen getroffen. Sogar die Polizei war auf dem Sprung. Aber nichts auf der Welt konnte die beiden an dem Tage retten, den ich festgesetzt hatte. Weiß Gott. Und die Sache mit dem Crédit Lyonnais? Ja. Immer hatte ich wohl überlegt, meine Vorbereitung getroffen. Ja, schon, Chef, aber ich weiß nicht, was das ist. Und das, Fernet, habe ich auch heute getan. So. Ich sehe aber gar nicht, worauf du eigentlich hinaus willst, Chef. Worauf ich hinaus will? Ja. Nun, wenn du mich verpfeifen würdest. Oh, jetzt reicht mir's aber. Ich habe eine himmlische Geduld, Chef, aber einmal hat auch die ihre Grenzen. Nicht so laut, ja, nicht so heftig, mein lieber Fernet. Das war ja nur eine Annahme. Ich habe Vertrauen zu dir. Nur muss ich dir sagen, was geschehen wird, wenn diese Annahme sich verwirklichen sollte. Wer mich heute verpfeift, wird den morgigen Tag nicht mehr erleben. Auch dann nicht, wenn ich hinter schwedischen Gardinen sitze oder umgelegt werde. Verstehe mich recht, Fernet. Der Verräter wird sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Theoretisch ist er schon tot, wenn er mich anzeigt. Ja, ausgezeichnet disponiert, Chef. Aber wie willst du dich rächen, wenn du verhaftet oder, was wir nicht wünschen wollen, wenn du umgelegt wirst? Wie ich bereits sagte, ich habe meine Vorbereitung getroffen. Kannst du dir einen Menschen vorstellen, Ferne, der ein Leben mit all seinen Freuden vor sich hat und zum Selbstmörder wird, wenn er mit... 2 Mokka, Monsieur. Und die Rechnung. Danke sehr. Danke sehr. Danke vielmals, Monsieur. Chef, ich muss sagen, deine Geschichte ist aufregend, du. Werde mir im Urlaub die Mühe geben, das Rätsel zu lösen. Tu das, mein Lieber. Ich muss jetzt gehen. Wie ich dich kenne, genehmigst du dir noch einen Verdauungsschnaps. Diesmal aber ohne mich. Ja, gut. Marinette wartet nicht gern, was? Das Flugzeug auch nicht. Punkt 7 Uhr auf dem Flugplatz Orly. Habe für den Namen Jacques Duval und Michel Durand gebucht. Hm. Auf heute Abend. Auf heute Abend, Monsieur Duval. Nun, Fernet, bereits 2 Stunden irrst du in den Straßen umher und versuchst krampfhaft auf andere Gedanken zu kommen. Worauf wartest du noch? Auf nichts. Ich bin doch kein Verräter. In 3 Stunden werde ich mit Merisier zusammen nach Rom unterwegs sein. Du hast also noch Zeit? Versuche doch, das Rätsel zu lösen, das dir Merisier aufgegeben hat. Ja, warum nicht? Das ist interessant und originell. Ich will ja gar keinen Gewinn aus der Geschichte ziehen, aber vielleicht habe ich das Vergnügen, Merisier da mitzuteilen, dass ich die Lösung seines Problems gefunden habe. Dann brauche ich mir wenigstens in Italien nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Ja, natürlich, René. Wollen wir mal sehen? Verpfeife ich? Quatsch, kommt doch gar nicht in Frage. Was reden da für ein Unsinn? Wie sagt er doch? Wer mich anzeigt, wird den morgigen Tag nicht mehr erleben. Theoretisch ist der Betreffende bereits tot, wenn er mich verpfeift. Die Sache ist doch sehr einfach, Fernet. Finde Mittel und Wege, dich bis morgen in Sicherheit zu bringen. Quatsch. Sollen etwa 10 Polizisten die Nacht über meinem Bett Wache stehen? Das geht doch gar nicht. Es könnte doch sein, dass Merisier einen von ihnen gekauft hat. Oder soll ich vielleicht in einer Zelle der Polizeipräfektur Quartier nehmen? Womöglich sogar bei Inspektor Landry, dem verschworenen Feind Merisiers? Das wäre doch das Sicherste. Wie sollte Merisier seine Drohung wahrmachen? Ja, eben, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie er das durchführen sollte. Vielleicht sprengt er die Polizeipräfektur in die Luft. Unsinn, Vernet. Da müsste er schon vorher eine Atombombe mit Zeitzündung im Polizeigebäude anlegen. Ach, das ist ja alles ausgeschlossen. Denn der Verrat motiviert ja erst seine Rache. Ich sehe durchaus nicht ein, wie er das machen will. Merisier hat nur geblufft. Vernet, das ist auch meine Ansicht. Du hast also, ohne auch nur das geringste Risiko einzugehen, Reichtum und Freiheit vor dir. 10 Millionen. 10 Millionen. 10 Millionen. Monsieur? Suchen Sie jemanden? Ich möchte den Kommissar Landry sprechen. Sind Sie verabredet? Nein, nein, aber ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Ich muss den Inspektor Landry sprechen. Es handelt sich um den Fall Merisier. Jacques Merisier. So, kommen Sie mit. Also, ich hoffe, dass Sie in der Lage sind, uns wichtige Angaben zu machen. Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Ja. Also? Zunächst möchte ich Einzelheiten... Ja, ich weiß, über die Belohnung. Nein, ich möchte Ihre Ansicht über die Zusicherung der Straffreiheit erfahren. Und das ist sehr einfach. Wir ziehen Ihre Vergangenheit, wie sie auch aussehen mag, überhaupt nicht in Betracht. Wenn Sie schlau sind, fangen Sie wieder bei Null an. Denn die Straffreiheit gilt nur für die Vergangenheit. Sie erstreckt sich nicht auf die Zukunft. Gut, dann wäre das in Ordnung, Herr Kommissar. Ja, also, dann schießen Sie los, wenn Sie meinen, dass alles in Ordnung ist. Sitzt Merisier in der Schloss und Riegel, bekommen Sie Ihr Geld und können verschwinden. Gerade das will ich nicht, Herr Kommissar. Was wollen Sie nicht? Drücken Sie sich bitte etwas deutlich aus. Nach den Angaben, die ich Ihnen machen werde, kann Merisier heute Abend um 7 Uhr verhaftet werden. Um 7 Uhr, sagen Sie? Ja. Sie wollen uns wohl zum Narren halten, was? Nein, nein. Es ist 5:30. Sie würden gut daran tun, sich etwas zu beeilen. Wir haben ja schließlich noch unsere Vorbereitungen zu treffen. Sie haben Zeit, Herr Inspektor. Die Verhaftung wird leicht und sehr einfach durchzuführen sein. Doch vorher muss ich wissen, ob ich mit polizeilichem Schutz rechnen kann. Ja, selbstverständlich werden wir Sie schützen. Also nun legen Sie endlich los. Als Jacques Merisier heute Mittag die Plakate sah, da warnte er mich und machte mich darauf aufmerksam, dass, wenn ich ihn verpfeifen würde, ich mein eigenes Todesurteil unterschreibe. Nach seiner Ansicht werde ich den morgigen Tag nicht mehr erleben. Ganz gleich, ob er hinter Schloss und Riegel steckt oder getötet wird. Hm. Na, ich gebe zu, das ist allerhand, aber... Diesmal hat er bestimmt geblufft. Nein, nein. Naja, Sie können beruhigt sein. Wir nehmen Sie bis morgen in Schutzhaft. Warum hat er gerade Sie gewarnt? Kann nicht genauso gut ein anderer der Bande ihn verraten? Nein, Herr Kommissar, es gibt keine Bande Merisier. Ich bin der Einzige, den kennt. Gelegentliche Helfer hatten immer nur mit mir zu tun. Hm. Na, ist gut, Ferny. Was soll denn das, Herr Inspektor? Ihre Schutzhaft. Ach so. Schöne Zelle, nicht wahr? Hier stecken wir nur Leute hinein, die wir immer bei der Hand haben wollen. Ein Einzelbett, ein Schemel, kein Fenster und 1 Meter dicke Mauern. Hier werden Sie wie in einem Panzerschrank der Banque de France in Sicherheit sein. Gut, ist mir recht. Die Panzerschränke des Crédit Lyonnais waren nicht zu fest. Jetzt legen Sie endlich los. Wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Na bitte, ich warte auf Ihre Angaben. Ja, Merisier... Merisier wird um 7 Uhr auf dem Flugplatz Orly die Maschine nach Rom besteigen. Sein Platz ist auf den Namen Jacques Duval gebucht. Jacques Duval? Ja. Aha. Reist er allein? Ja, da ich zur verabredeten Zeit in Schutzhaft sein werde. Was will er in Italien? Nichts Berufliches, Herr Inspektor. Wir wollten Urlaub machen, wollten wir. Ferien? Ja. Na, die werden wir ihm diesmal besorgen. Wie sieht er denn überhaupt aus? Ungefähr 1,80 Meter groß, 40 Jahre alt, sieht aber jünger aus. Schwarzes Haar, braune Augen, glattes Gesicht, eine sportliche Figur. Ist er bewaffnet? Wegen der Zollkontrolle sicher nicht. Außerdem trägt er außerberuflich selten eine Waffe. Hm, Moment. Bitte. Ja, Herr Inspektor Landry. Ach, rufen Sie doch bitte Brigadier Martin. Ja, ich warte. Hat er eine Freundin in Paris? Ja, Mademoiselle Marinette von Moulin Rouge. Oh, dann aber weiter. Hat diese Marionette etwas mit dem Einbruch in Moulin Rouge zu tun? Nein, nein. Sie ahnt nichts, auch nichts von der Tätigkeit Mérisiers. So. Hallo, Martin. Sofort meine Leute zum Wagen. Wie? Nein, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Ja, ist gut, danke. So, jetzt fahren wir den Jungs zum Flugplatz. Vielleicht sind Sie so freundlich und rufen inzwischen draußen an. Bis nachher. Ja, wird sofort gemacht. Viel Glück, Landry. Ja, schönen Dank. Inspektor? Ja, was gibt's denn noch? Wenn entwischt Mérisier, dann bin ich erledigt. Seien Sie beruhigt. Diesmal entwischt er mir nicht. Passagiere werden gebeten, sich anzuschnallen. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Jacques Mérisier. Sie sind verhaftet. Hat keinen Sinn, Monsieur Duval. Wir sind 7 Mann. So ein Schweinehund. Hat es also doch getan. Kommen Sie raus, Fernet. Herr Inspektor. Hier, trinken Sie ein Bier mit uns und essen Sie was. Schönen Dank, Herr Inspektor. Haben Sie keinen Hunger? Doch, Herr Kommissar, aber damit warte ich doch lieber bis morgen. Aber das kommt auch aus unserer Kantine hier im Haus. Ich glaube kaum, dass Mérisier dort auch Komplizen hat. Ich kenne Mérisier. Es ist nicht seine Art, so ohne Grund etwas daher zu sagen. Ja, wissen wir, Fernet, wissen wir. Aber Sie sind doch hier bei uns. Und Mérisier befindet sich in einer Zelle 3 Etagen unter uns. Wirklich? Ja, wirklich. Mag zwar ein ausgekochter Junge sein, aber Zauberkünstler ist er bestimmt nicht. Entschuldigen Sie bitte, Inspektor. Ich kann nicht schlafen. Würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, mal telefonieren? Ja, aber natürlich gern. Welche Nummer? Nein, ich nicht so. Ach so, ja, ich verstehe. Wenn Sie das beruhigt, selbstverständlich. Ja, Herr Landry. Ach, Sie sind es, Pelé. Übrigens, herzlichen Dank für den Glückwunsch. Wie? Na, es war eine leichte Sache. 7 gegen 1. Ach, schauen Sie doch mal nach, was unser Schäfchen macht. Wie? Nein, nein, nichts Besonderes. Nur so eine Idee von mir. Ja, ist gut, ich warte am Apparat. Zigarette, Fernie? Ja. Nein, ich danke, Herr Inspektor. Na schön, wie Sie wollen. Hallo, ja? Wie? Aha. Na ja, schönen Dank auch, Billy. Na bitte, Mérisier schläft. Machen Sie es ebenso. Träumen Sie was Schönes und denken Sie daran, dass Sie jetzt 10-facher Millionär sind. Na, noch was? Hat Mérisier etwas gesagt bei seiner Festnahme? Ja, doch. Er sagte, so ein Schweinehund. Hat er es doch getan. So. Naja, ich gehe lieber wieder in meine Zelle zurück. Ja, dann gute Nacht. Was halten Sie von einer Partie Schach, Landry? Ja, eine gute Idee. Die Nacht wird lang, was? Und für den dort in der Zelle besonders. Selten habe ich einen so verängstigten Menschen gesehen. Wäre er nicht ein Verbrecher und obendrein noch ein Denunziant, würde ich Mitleid mit ihm haben. Wenn er das noch einmal zu tun hätte? Na, ich weiß nicht. Ja, ganz meiner Meinung, Leona. Und wenn die Angst ihn nicht mehr quält, wird sich sein Gewissen melden. Denn der hat noch eins. Ich glaube, Landry, Sie haben die Partie gewonnen. Ja, ist ja schon 7 Uhr. Na, haben Sie die Nacht einigermaßen rumgekriegt? Ja. Wollen wir Fernet wecken? Ja. Kommen Sie. Schauen Sie sich das an. Der Mann dort schläft wie die Inconnue de la Seine. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ja, da kann man sehen, dass Geld doch glücklich macht. Fernet! Hey, Fernet! Fernet! Menschenskind, hören Sie nicht! Hat keinen Sinn mehr. Sehen Sie doch. Hallo, Dr. Menard? Ja, kommen Sie doch bitte gleich in mein Büro. Ja, hier spricht Landry. Wie? Ja, bitte sofort. Ist mir unbegreiflich. Ja, mir auch. Außer uns ist kein Mensch mit ihm in Berührung gekommen. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Na gut, wo bleibt denn der Doktor? Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Das gibt's. Morgen, Doktor. Sehen Sie sich doch mal diesen Mann hier an. Ja, der ist tot. Ja, da sagen Sie mir nichts Neues. Geben Sie uns bitte die Erklärung, wann er gestorben ist. Auf den ersten Blick würde ich sagen, er ist eines natürlichen Todes gestorben. Und dieser Mann ist ermordet worden. Ermordet? Ja, aber wie denn? Na, ich muss ihn genau untersuchen. Doktor, ja? Glauben Sie, dass ein Mensch vor Angst sterben kann? Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Aber dann hat der Tote nicht dieses Gesicht hier. Das sieht ja aus, als wäre er im siebten Himmel. Ich kann keine Verletzung noch sonst etwas feststellen. Da bleibt nur noch eine Möglichkeit, Gift. Ausgeschlossen, Doktor. Dieser Mann hat seit gestern Mittag nichts mehr zu sich genommen. Nicht mal eine Zigarette hat er geraucht. Ach, ja, eigenartig. Ja, dann müssen wir das Ergebnis der Autopsie abwarten, meine Herren. So lange kann ich nicht warten, also bis gleich. Bis gleich. Stehen Sie auf, Merisier. Besuch. Ah, habt Sie schon früher erwartet, Herr Inspektor. Mein aufrichtiges Beileid. Also hören Sie zu, Merisier. Jetzt ist Schluss mit den Scherzen, verstehen Sie? Ich verlange Aufklärung von Ihnen. So etwas ist mir überhaupt noch nicht vorgekommen. Ich möchte nur wissen, wie Sie das angestellt haben, mein Lieber. Wollen Sie mir nicht erstmal eine Zigarette anbieten, Herr Landry? Bitte. Danke. Ich kann mich sehr gut in Ihre Lage versetzen, Herr Inspektor. Dieser Fall ist Ihnen wohl nicht ganz klar, wie? Merisier, dieser Fall ist außergewöhnlich. Das muss ich allerdings zugeben. Sie haben noch keine Zeit zum Nachdenken gefunden. Versuchen wir es doch mal gemeinsam, wollen Sie? Ihr Schützling ist tot. Er wurde weder erschossen, erwürgt, erstochen, noch totgeschlagen. Welche Möglichkeit haben wir da außer Acht gelassen? Bleibt doch keine große Auswahl mehr. Gift? Na also, war das so schwer? Moment mal, Merisier. Fernet hat seit gestern Mittag nichts gegessen und nichts getrunken. Nicht mal eine Zigarette hat er geraucht. Schade, tut mir leid, Herr Fernet. War ein guter Junge. Hätte ruhig noch eine Henkersmahlzeit zu sich nehmen können. Lassen Sie das, Merisier, bleiben wir bei der Sache jetzt. Gut. Greifen wir doch auf die Zeit zurück, ehe Fernet sich dem Schutz der Polizei anvertraute. Hat er Ihnen nicht gesagt, dass wir gestern gemeinsam zu Mittag gegessen haben? Sie wollen doch wohl etwa nicht behaupten, gerade dass... das will ich. Es ist schon nicht verkehrt, gute Beziehungen zu Chemikern zu haben. Nebenbei bemerkt, hatte ich das Gift mir selbst zugedacht. Aber unter den gegebenen Umständen habe ich umdisponiert. Ja, Herr Inspektor, das ist ein ganz besonderes Pülverchen. Ich hatte einen kleinen Vorrat davon. In diesem Falle wanderte das Pulver in Fernets Wein, den er vor dem Essen mit mir getrunken hat. Ehe eine Wirkung eintritt, vergehen ungefähr 12 bis 15 Stunden. Keine Schmerzen, keine Beschwerden treten auf. Nach einer gewissen Zeit kommt ein großes Schlafbedürfnis, ein Hinüberdämmern. Weiter nichts. Den schönsten Tod, den man sich vorstellen kann. Unter uns gesagt, Inspektor Landry, hat Fernet ein solches Ende verdient? Aber Sie konnten doch nicht mit Bestimmtheit annehmen, dass Fernet Sie anzeigen würde. Ich war vom Gegenteil überzeugt. Wäre ich sonst zum Flughafen gekommen? Ach, und trotz dieser Gewissheit haben Sie nicht gezögert, Ihre Verbrechen um einen weiteren Mord zu vermehren. Aber ich bitte Sie, Herr Inspektor, wer spricht denn von Mord? Ich hatte durchaus nicht die Absicht, Fernet um die Ecke zu bringen. Jacques Mercier, ich bezeichne das, was Sie getan haben, als Mord. Ich gab Fernet das Gift vorausgesetzt... Vorausgesetzt? ...dass wir kurz nach 7 Uhr gemeinsam im Flugzeug zu Abend essen würden. Dann hätte ich ihm nämlich das Gegengift ebenso leicht zugeführt wie das Gift selbst. Welches Gegengift? Ich sagte Ihnen bereits, dass mein Gift eine langsame und späte Wirkung hat. Das Experiment war völlig ungefährlich. Tja, so ein Idiot, dieser Fernet. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihm gesagt, dass er sein eigenes Todesurteil unterschreibt, wenn er mich verpfeift. Ich habe ihm auch gesagt, dass er den heutigen Tag nicht mehr leben würde. So ein verrückter, elender Kerl, das nötig gehabt. Nein, nur beruhigen Sie sich mal, Mercier. Wenn nun Fernet aber aus irgendeinem Grunde nicht zur festgesetzten Zeit auf dem Flugplatz erscheinen konnte, was wäre denn dann gewesen, ne? Fernet war ein zuverlässiger Bursche und nichts auf der Welt würde ihn an seinem Kommen gehindert haben. Nur gesetzt den Fall, er wäre verhaftet worden. Bilden Sie sich keine Schwachheiten ein, Inspektor. Aber nehmen wir an, der Fall wäre eingetreten. Glauben Sie nicht auch, dass die Geschichte dann in Ordnung gewesen wäre? So ein Tod ist immer noch langen Verhören und Gerichtsverhandlungen und auch einer Hinrichtung vorzuziehen. Ein Ende, wie es sich ein Verbrecher nicht schöner erträumen könnte. Das war also eine Rache im Voraus für eine Tat, deren Ausführung noch gar nicht feststand, was? Na, Mercier, Sie haben die Annalen der Kriminalliteratur um einen einzigartigen und bisher nicht dagewesenen Fall bereichert. Eine Doktorarbeit, das muss ich schon sagen. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ja, Sie haben recht. Man muss sich die Zeit nehmen und darüber nachdenken. Genau das tue ich seit gestern Abend. Beschäftigen Sie sich etwa noch mit der Lösung eines anderen Problems? Ja. Ach. Ich suche noch ein viel schwierigeres zu lösen. Bedenken Sie doch. Starke Gitter, 3 gepanzerte Türen und eine Handvoll bewaffneter Männer. Was soll das, Mercier? Wie könnte ich da noch herauskommen? Na, Sie haben ja Ferien jetzt und Zeit. Allerdings ist dieses Problem recht schwierig und ich zweifle sehr, dass Sie das schaffen werden, mein Herr. Wer weiß, die Tresorräume des Crédit Lyonnais hatten es auch in sich. So war das mit Mercier und Fernet. Wie die Geschichte ausgegangen ist? Nun, Mercier wurde hingerichtet. Wir fanden bei ihm übrigens eine Zigarettenhülse mit einem weißen Pulver. Dieses Pulver hätte Fernet schlucken sollen. Aber, naja, jedenfalls wäre ihm nichts passiert. Die 10 Millionen Franc Belohnung? Nein, die bekam niemand. Und mein bescheidener Beitrag zu dem ganzen Fall? Hätte ich nicht darauf bestanden, dass die Plakate sofort ausgehängt würden, wären Mercier und Fernet unbeschadet nach Rom geflogen. Ja, manchmal hängt doch einiges vom Zufall ab. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie hörten »Vorausgesetzt das« von Pierre-Louis Boulot und Charles Maître. Es sprachen Kommissar Landry, Herbert Steinmetz, Jacques Mercier, Ernst von Klipstein, Fernet, Friedrich W. Bauschulte, Sergeant Leonard, Hubert Entlein, sowie Else Hackenberg, Josef Kantner, Rudolf Weber Lange, Thomas Weisgerber, Karl-Maria Willecke und Gudrun Daube als Stewardess. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieses Hörspiel am 21. Februar 1957. Ja, so war das mit Merisier und Fernet. Tja, anderthalb Jahre später hatte übrigens das Kriminalhörspiel Gala-Vorstellung bei Radio Bremen Premiere. Dieses Hörspiel ist so etwas wie die große Schwester von Vorausgesetzt das. Es ist fast doppelt so lang, aber die Besetzung der Hauptfiguren ist identisch. Auch in Gala-Vorstellung sind Ernst von Klipstein, Herbert Steinmetz und Friedrich W. Bauschulte gemeinsam zu hören. Und sollten Sie nun Lust darauf bekommen haben, Gala-Vorstellung steht nach wie vor in kein Mucks zum Abruf bereit. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast am Donnerstag. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das war noch einmal Friedrich W. Bauschulte. Normalerweise erzähle ich ja an dieser Stelle, dass wir hier in jeder Ausgabe jeweils einen Krimi-Klassiker wiederholen. Aber weil wir verrückt sind, senden wir in der kommenden Ausgabe gleich zwei. Und die Ereignisse, die dort erzählt werden, haben sich wirklich zugetragen. Es sind wahre Fälle. So heißt eine Sendereihe von Nikolai von Michalewski mit True-Crime-Inszenierungen. Sie hören darin Hans Pätsch, Josef Dahmen, Gudrun Daube, Herbert A.E. Böhme, Werner Bruns und viele andere. Beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.